Die Delegation der PDAK unter Leitung des Mitglieds des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der PDAK, Li Suyong, traf am 14. August mit Maschine in Kinshasa ein, um der Demokratischen Republik Kongo einen Besuch abzustatten.